Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 27 und heute ist Samstag, der 30. März 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich befinde mich hier in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg und begrüße meinen Kollegen Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo Sascha, schöne Grüße aus Rostock. Es ist so schönes Wetter heute. Oh ja, das ist wirklich schön. Es ist richtig schön. Also wir nehmen hier auf und extra für euch und lassen das schöne Wetter sausen sozusagen. Und wir reden heute über Songs und du hast aber noch was, du warst auf einer ganz besonderen Veranstaltung, ne? Ja, ich habe mich auf der Subscribe am vergangenen Wochenende in Köln, wir waren da zu Gast beim Deutschlandfunk. Und da sind alle Podcaster einmal zusammengekommen, alle nicht, aber viele Podcaster aus der deutschen Szene. Das wäre ein bisschen viel. Ja, aber es waren immerhin auch schon 300. Gegenüber dem letzten Mal hat sich die Teilnehmerzahl da schon verdoppelt. Ne? Mhm. Und wir waren beim Deutschlandfunk untergebracht. Es gab Vorträge in diesem großen Konzertsaal. Da passen, glaube ich, so um die 400 Menschen rein. Da waren dann Vorträge von Tim Pritloff, dem großen Meister und auch ganz großen Meister. Ja, ich muss zum Beispiel sagen, da war ein Vortrag von einer Radiojournalistin, die einen Podcast über ihre Mutter gemacht hat. Die hat anderthalb Jahre mit ihrer Mutter gesprochen, die ihr halbes Leben in der DDR verbracht hat. Ja, spannend. Und die ist sehr, sehr kernig. Der Podcast nennt sich Mensch Mutter. Habe ich auch schon zwei, drei Folgen irgendwie gehört. Geht immer so 20 Minuten, manchmal auch, glaube ich, eine halbe Stunde. Und das war ganz interessant, das war auch in diesem großen, dann gab es so Technik, auch inhaltliche Dinge, auch über die Urheberrechtsreform wurde auch in einem Podcast gesprochen. Und und ich war dann unter anderem auch zu Gast beim ESC-Schnack, die beiden. Schöne Grüße. Die beiden Daniela und Christoph hatten eingeladen, die haben dort ihren Songcheck gemacht, nämlich die erste Hälfte des ersten Semifinals des Eurovision Song Contests. Wir waren so, das war ein bisschen wechselnd, weil die Jenny und die Becky haben sich so ein bisschen abgewechselt, weil jede war so ein bisschen in die Orga eingebunden, der Subscribe, und hat uns dann immer wieder verlassen, wieder dazugekommen und haben dann auch immer wieder mal so die Songs bewertet, obwohl sie teilweise die Songs so gar nicht kannten. Das war aber dann auch nochmal ganz interessant, was so Außenstehende, also so völlig unbelastet, dann von den einzelnen Songs irgendwie meinen. Und wir haben da eine ganz launige und lustige Folge gemacht. Diese Folge ist auch schon raus, also schaltet auch mal beim ESC-Schnack ein. Und und wir beide haben uns da jetzt mal was überlegt. Wir wollten ja nämlich auch einen sogenannten Songcheck irgendwie halt machen. Deswegen nehmen wir ja die heutige Folge We Decide. Auch die nächste heißt dann We Decide 2. Das ist die We Decide 1. Und und wir haben uns was Besonderes überlegt. Erzähl doch mal, Dennis. Genau, denn wir haben sozusagen Orakel gespielt. Oder wir spielen Orakel und hoffentlich sehen wir es richtig voraus, wer die Top 10 sind, die in das Finale kommen werden, in den ersten und zweiten Semifinale. Und da haben wir eine kleine Liste zusammengestellt, die wir gleich diskutieren werden und über die einzelnen Songs reden werden, ne? Ja, genau. Also heute geht es also um um das erste Semifinale und wir stellen auch die sogenannten drei Big Five vor. Das sind ja die fünf, die fürs Finale immer gesetzt sind, und der Gastgeber darf sich ja auch gleich ins Finale setzen. Und wir behandeln in dieser und in der nächsten Ausgabe dann immer die Big Five, die auch in diesem Semifinale mit abstimmen dürfen. Genau. Und es sind 18 Songs und 10 kommen weiter. Und wir haben mal so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, Orakel gespielt. Wer wird denn wohl weiterkommen? Ich würde mal sagen, wir haben so eine Liste, wir suchen uns das so ein bisschen aus. Heute hat Dennis sozusagen die kleinen Einleitungen geschrieben. Und in der nächsten Ausgabe mache ich das dann. Und ich würde mal sagen, du suchst dir das mal aus, mit wem wir denn beginnen wollen. Okay, wir fangen mit einem sehr kontroversen Lied an, würde ich sagen, und zwar Island. Hatari Hatrimun Sigra. Der Hass wird besiegt. Als bekannt wurde, dass Israel den Eurovision Song Contest 2019 austragen wird, schlossen sich über 16.000 Isländer in einer Petition zusammen, um den ESC zu boykottieren. Doch so konsequent verhielt man das beim Sender natürlich nicht, beim Sender RFU natürlich nicht. Dort hat man den Vorentscheid Song Wer Captain hinausgetragen. Namhafte Künstler wie Frederik Omar von Euroband 2008, Hera Björk gaben den Vorentscheid die Ehre, aber in diesen aufgeheizten Stimmen entschied man sich fast ausschließlich für den Techno-Beat von Hattari. Sie gaben im Vorfeld schon bekannt, dass sie mit ihrem Auftritt zum Protest gegen die israelische Politik aufrufen werden. Und das ist ein sehr, sehr spannender Song. Ich muss sagen, ich finde ihn schon etwas erschreckend. Teilweise muss ich auch lachen darüber, was sie dort vor allem in den Videos machen. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr nicht blutig. Ich weiß nicht, ob es blutig ist, aber es ist so ein bisschen fetisch. Like so, ne? Also es werden sehr viele Sachen gezeigt, die man vielleicht so auf der Bühne nicht zeigen würde. Ich bin ja mal gespannt, die haben ja auch so Kostüme an, so seltsame Kostüme, Masken, Augenbinden, irgendwelches Latex, das ist, ich weiß nicht, was Latex ist, aber es ist so ganz komische Anzüge, die sie anhaben, und ich bin gespannt, ob sie so, wie sie dort in Island beim Vorentscheid aufgetreten sind, auch so auf der Bühne in Tel Aviv auftreten dürfen. Also wie fandst du denn wie findest du denn den Song generell von Hattari? Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, die ich so höre, aber so ein paar Mal habe ich mir jetzt auch schon mal so die ESC-Playlist so angehört, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder auch so, während ich zum Beispiel irgendwas schreibe oder so. Und ja, es so langsam kommt da auch so eine Art Melodie. Also ich will nicht sagen, man kann es jetzt mitsummen, aber es ist so, dass man denkt, ach ja, also Aufsehen werden sie auf jeden Fall erregen. Ich habe mir jetzt gerade mal stumm geschaltet und habe mir mal den offiziellen Clip. Wir haben jetzt wir haben ja auch so eine Tabelle, erstes und zweites Semifinale und auch die Big Five. Da gibt es jetzt mittlerweile schon so einen offiziellen Clip. Wo der Sänger so in den Dünen Islands irgendwie von seinen Leuten getragen wird. Und genau. Sie haben so Lack und Leder sind sie da. Ja. Sind auch so ein bisschen, ja, tatsächlich, ich glaube, das soll Blut sein, ob es das ist. Auf jeden Fall so mit roter Farbe sind sie alle beschmiert. Und das ist so ein, ja, Industrial-Musik. Ja. Also es werden mit Sicherheit in den 3 Minuten, wenn davor vielleicht irgendwie so eine Ballade ist, also wenn dann Island kommt, dann ist man wieder wach, ne? Also das, ja, definitiv. Ne? Und ich glaube, das gibt so ein bisschen auch so diese etwas teilweise schräge Musik, die so aus Island auch kommt, auch so ein bisschen wieder. Also das ist mal keine Schnulzenballade und wir haben es ja jetzt auch schon, gesagt, also wir glauben auch, dass die tatsächlich weiterkommen. Genau. Das ist, glaube ich, so im ersten Semifinale im Moment jetzt auch nicht so das Problem, weil da sind die Songs eher schwächer und da gehört, glaube ich, Island bestimmt dazu, dass sie da weiterkommen. Aber ich möchte mal sagen, mir gefällt's. Also es ist mal eine andere Farbe in diesem ganzen Jahrgang, ne? Also ich habe nicht das Problem damit mit dem Song, sondern ich glaube, die Zuschauer werden das wählen, weil sie von den anderen Songs genervt sind. Mhm. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, denn die Musik, die Richtung selber, damit können einige auch was anfangen. Mhm. So, also, weil es ja auch so ein bisschen Metal-Anleihen hat mit diesen ganzen, den Gesang, den der Sänger ja so macht. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber es machen ja auch Metal-Mettler sehr, sehr gerne. Und es ist etwas, was nicht unbedingt eine Nische ist, sondern eine, sagen wir mal, einem breiteren Publikum auch bekannt ist. Und die auch den ESC schauen, teilweise. Also wenn man sieht, was da für Rockbands und so weiter schon waren, ist das durchaus etwas, was funktionieren kann. Und ich sag mal so, es ist mein geheimer Geheimfavorit. Also ich kann mir sogar vorstellen, wenn das alles gut stimmt und ein paar Favoriten ja abkacken, dass sie sogar gewinnen könnten, weil sie so anders sind und so polarisieren, so ein bisschen, ich nenne es so ein bisschen den Lordi-Effekt, weil sie echt anders sind. Entweder man findet es gut oder man findet es schlecht. Aber sie haben immer noch so ein melodischen Song irgendwie noch, der einigermaßen gut funktioniert, und das könnte interessant werden. Das könnte richtig interessant werden. Ja, wir haben ja im letzten Jahr in Ungarn die AWS, die hatten ja auch so einen ähnlichen Sound, wobei das ja noch relativ brav war. Brav, aber, genau, ja. Aber da wurde auch mit Feuer und so weiter gespielt. Ich glaube, so das Einzige, was ich so ein bisschen, was ich ein bisschen vermute, es gab ja auch so eine Bewegung in Island. Relativ viele Bewohner dort haben ja eine Petition unterschrieben, dass der ESC, dass sie den ESC nicht unterstützen wollen, wenn der in Israel stattfindet. Und ich glaube, so ein bisschen getragen auch von dieser Stimmung ist Hatari auch so ein bisschen. Und ich weiß nicht so recht, ist das jetzt ein bisschen Masche, dass sie ja so gegen Israel wettern und so weiter. Die wollten ja auch, glaube ich, irgendwie Netanyahu zu einem Ringkampf aufrufen und so weiter. Also ja, ist natürlich jetzt auch tatsächlich so ein bisschen Show und so weiter, aber es ist Marketing. Ja, es ist Marketing aber pur. Ich also, würde es natürlich auch also nicht so gelungen finden, wenn die sich dann auf die Bühne stellen würden und dann so nieder mit Israel. Ich glaube, das würde dem Wettbewerb, glaube ich, nicht so gut tun, ne? Das dürfen sie auch nicht, sonst würden sie disqualifiziert. Das ist das eine, das ist das zweite. Ich vergleiche das gerade mit dem neuen Titel von Rammstein. Denn die polarisieren ja mit ihrem Video sehr, sehr, sehr, sehr extrem, obwohl das eigentlich Kunst ist, also auch satirische Kunst ist, die sie dort machen. Man muss das sehr, sehr, sehr, sehr hinterfragen, was dort passiert in den Videos. Da geht es ja auch um die Darstellung von Gewalttaten, von auch, dass Deutschland irgendwie eine KZ-Geschichte hat und so weiter. Den Holocaust haben sie da als Thema auch mit drin. Aber sie versuchen das sehr, sehr, sehr, sehr, ja, so unterschwellig humoristisch zu machen. Und so ähnlich machen es Hatari ja auch. Sie machen das ja auch bewusst provokant zu sein. Aber so provokant zu sein, dass sie in einer künstlerischen künstlerischen Umgebung sozusagen herauskommen. Und das versuchen die auch. Und ich bin gespannt, ob das auch so in das Publikum getragen wird und bei den Zuschauern hingetragen wird. Und das könnte extrem spannend werden, wie weit die kommen. Also Finale glaube ich schon. Also deswegen haben wir sie auch in den Top-10-Liste fürs erste Semifinale. Und das wird sehr, sehr spannend. Ja, bei Rammstein ist natürlich jetzt gerade die Diskussion, die Bandmitglieder sind da so in KZ-Kleidung. Ja. Und man sieht wieder, wie um jeden so ein Strick gelegt ist und die werden also gleich irgendwie gehängt. Also ich habe den Song jetzt selber noch nicht gesehen, habe mir jetzt gerade mal eben den Trailer angeguckt. Also ja, das ist natürlich so diskussionswürdig mindestens. Genau, aber das machen die auch bewusst. Ja, das machen ja, sie das, bewusst. Das ist natürlich bei dem Thema jetzt nochmal ein bisschen eine andere Spur. Aber ja, also es geht ja auch beim ESC darum aufzufallen. Und genau. Hatari hat das jetzt auch getan. Also der Vorentscheid in Island war ja jetzt von den Songs auch jetzt nicht so super überragend, dass man jetzt sagen würde, ach naja, ich hätte lieber jemand anders gewählt. Also und die haben dann so ein bisschen ja auch eine Rolle gespielt, indem sie dann so ein bisschen auch auch keinen Bock hatten zu den Interviews und so weiter. Also so haben sie sich ja da so ein bisschen Rockstars, ne? Ja, so ein bisschen das gehört dann auch letztendlich dazu. Ja, und wir gucken mal, wie das ja, ich glaube, das wird seine Liebhaber finden und gerade das erste Semifinale ist ja doch eher ein bisschen müde und die werden, glaube ich, erstmal die Zuschauer wieder zum Aufwachen bringen. Das glaube ich auch. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wir können ja schon mal zum nächsten Liedchen gehen und zwar, Liedchen ist gut, denn Slowenien. Sala Kralji und Gaspar Santal mit Sebi, sich selbst. Das Duo gewann die EMA 2019 durch die Stimme des Publikums. Eigentlich wollten sich die zwei nur einem größeren Publikum vorstellen und gewannen. Also sie hatten eigentlich gar nicht vor, das Ding zu gewinnen. Gefunden haben sich die zwei übrigens über Instagram, weil Gaspar eine Sängerin suchte und ein Video von Sala teilte. Ihre Musik kommt sanft und weich daher. Gaspar studiert sogar Musik und ließ sich als Produzent ausbilden. Nun wollen sie mit der eher einfachen Nummer ins Finale kommen beim Eurovision Song Contest. Und ich glaube, das können sie auch, denn es ist so so ein einfach gestrickter Song, dass es irgendwie Spaß macht, sich den anzuhören. Die zwei funktionieren auch ziemlich gut, interagieren auch ziemlich gut auf der Bühne. Er hat, glaube ich, nur eine Gitarre in der Hand. Sala singt. Und es hat irgendwie was, was irgendwie spannend klingt. Also irgendwie, das nimmt einen irgendwie mit. Man kann natürlich auch sagen, oh Gott, wie langweilig dieser Song ja auch ist und wie kann man sich sowas anhören, aber ich find's irgendwie spannend und ich bin echt gespannt, wie sie das auf der Bühne machen werden, denn beim EMA 2019 waren sie ja wirklich nur zu zweit auf der Bühne und haben sich eigentlich angeschmachtet. Ich habe auch das Gefühl, die sind eher zusammen. Es kann sogar sein, dass sie zusammen sind, denn bei Instagram machen die sehr, sehr viele Fotos auch gemeinsam, im Bett liegend und so. Also ich glaube schon, dass die zwei. Ja, ich glaube, die sind auch beide zusammen, ja, ja. Ja, sind ein Paar sind. Mhm. Und das ist, da das auch nicht gespielt ist, sondern sie wirklich ein Paar sind, nicht so wie bei Spanien letztes Jahr, wo das echt auch ein bisschen, ja, Attitüden hatte, wo es ein bisschen schmierig wurde. Bei den zwei ist das nicht so. Finde ich, weil sie das irgendwie sehr, sehr authentisch machen und das Lied halt auch so mitträgt, ihre Beziehung sozusagen. Und mal gucken, wie weit sie damit kommen. Was glaubst du denn, Sascha? Was könnte da passieren oder könnten die denn weiterkommen? Wir haben sie ja gewählt, dass sie weiterkommen. Ja, also bei mir ist tatsächlich zweigeteilt. Ich glaube tatsächlich auch, dass die weiterkommen, weil das, glaube ich, auch so so ein bisschen die Leute auch kickt, weil es schon in gewissermaßen sehr, sehr zeitgemäß ist. Aber mir geht's halt so, mich erreicht der Song eigentlich überhaupt nicht. Also erstmal habe ich so ein bisschen das Gefühl irgendwie, also sie singt ja auch so ein bisschen gelangweilt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der hat sie irgendwie mit Drogen vollgepumpt, damit sie irgendwie für ihn das singt. Und es ist irgendwie auch alles so ein bisschen, ich gucke gerade, auch bei unserer Liste haben wir ja den offiziellen Clip, da sieht man, wie sie dann sich da auch so teilweise da in so einem Privatflugzeug da irgendwie halt regelt. Ab und zu sieht man, wie er dann so ein Spielzeugflugzeug über den Acker schwimmt. Und jetzt sehe ich noch gerade, und der Clip, irgendwie komischerweise ist Adidas ganz groß im Bild. Das ist dann wohl irgendwie auch noch gesponsert. aber es ist auch, vom Song her, es erreicht mich überhaupt nicht. Also diesen Song könnte ich in der Dauerschleife spielen beim Einschlafen und ich würde, glaube ich, dann irgendwann auch wegratzen. Also das ist so, wo ich so denke, ja, aber ich kann an dem Song so erkennen, ja, ich glaube, das ist etwas, was auch einer breiten Öffentlichkeit in Europa wirklich auch gefallen wird oder auch jetzt schon gefällt, die sich da auch schon jetzt mit den Songs beschäftigen. Aber das auch, ja, es ist ja so kleiner, feiner Elektropop so aber es ist ganz, ganz schlimm. Also. Okay, ich find's ganz nett. Da sieht man mal, wie man's. Ich habe auch schon ein paar Kommentare dazu gelesen gehabt, dass einige finden, dass es wie GEMA, wie freie Musik klingt, also die nicht als GEMA gezahlt werden muss. Okay. GEMA-freie Musik klingt, was natürlich ein bisschen sehr überspitzt ist. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, dass es so minimalistisch ist. Das hat auch was. Und wir haben es ja bewusst auch reingepackt, weil wir glauben, dass die zwei durchaus ein Potenzial haben, ins Finale zu kommen, weil der Song wahrscheinlich bei den Leuten oder bei den Zuschauern ganz gut ankommen wird, auch wenn du nicht ganz damit viel mit anfangen kannst. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr spannend mit den Zweien. Ja, mir fehlt so ein bisschen der Refrain. Also das ist mir zu gleichbleibend und das ist oft ein Problem bei einem Song, der beim ESC antritt, wenn der nicht ein Refrain, eine Hook irgendwie halt hat, ja, an dem sich der Hörer so ein bisschen orientieren kann. So, also wenn da irgendwas so la la la oder so irgendwie da und das kommt immer wieder, dann kann man sich daran irgendwie orientieren. Und das ist so, es läuft so. Also es ist so, und ich habe so das Gefühl, auch Mädchen, leg dich doch mal ins Bett irgendwie, du bist doch müde, du kannst doch gar nicht mehr, du willst doch irgendwie, du bist, du willst, siehst so krank aus, gar nicht singen. Also das ist so. trink einen Kamillentee und beruhig dich mal ein bisschen. Ja, so genau. Aber ich, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Abwägen vom eigenen Musikgeschmack und dem, was wirklich so weiterkommen kann. Und da bin ich mir schon ganz sicher, weil das eine muss man ja, glaube ich, sagen. Ich bin jetzt da nicht ganz sicher, wer das war, aber die beiden haben, glaube ich, irgendwas bei 70% oder so, glaube ich, an Zustimmung bekommen beim Vorentscheid. Sollte, glaube ich, jemand anders dann gewinnen. Ja, das Fernsehen wollte jemand anders haben, richtig, genau. Und das ist voll durch die Decke gegangen. Also die Slowenen stehen auf jeden Fall hinter diesem Song. Und insofern, werden wir mal sehen. Aber zumindest im Finale wird das sicherlich sein. Das glauben wir ja auch. Genau. Wir machen weiter mit einer Kanadierin. Die hatten wir ja schon mal 1988 aus der Schweiz, beziehungsweise sie ist für die Schweiz angetreten. Jetzt versucht es Griechenland mit einer Kanadierin, und zwar Katrin Duska mit Better Love. Katrin wuchs in Montreal auf und lebt nun in Athen. Sie veröffentlichte schon zahlreiche Alben und ist in Griechenland sehr erfolgreich. Diesmal hat sich das griechische Fernsehen gegen die typischen Klänge aus dem Land entschieden und eine klassische Popnummer ausgesucht. Die Frage ist, schafft es Griechenland damit ins Finale und überzeugt sie die Jury? Katharina hat eine sehr markante Stimme und wird auch sicherlich wiedererkannt werden. Also mich erinnert sie ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du Joanna Zimmer? Mhm. Das ist eine blinde deutsche Sängerin, die auch so eine Stimme hat, die es nicht oft gibt und die sehr, sehr, sehr Nuancen auch davon hat, wie Katharin singt. Mhm. Oder Katharin singt. Und das ist irgendwie cool. Ich finde den Song auch irgendwie, ich muss ihn mir ein bisschen schön gehört, aber ich finde den irgendwie gut, richtig gut sogar. Weil der irgendwie mal was anderes aus Griechenland sind. Sonst kennen wir ja nur so Opas und Alcohol is free Geschichten. Aber das ist etwas, was ich aus Griechenland so in der Form lange nicht gehört habe. Was sehr solides, sehr, sehr, sehr, sehr hörbares und auch radiotaugliches Material. Und ich bin gespannt, wie sie auf der Bühne auftreten wird, weil das Video ist ja sehr, sehr, sehr tänzerisch und mit Stoff und allen möglichen Dingen. Und da bin ich gespannt, wie sie das auf der Bühne umsetzen, ob sie da irgendwie eine Projektion bekommt oder. Da bin ich eh gespannt, wie sie die LED-Wand einsetzen wird, die es ja geben wird. Es wird ja auch einen spielbaren Boden geben. Und das wird sehr, sehr spannend, wie sie da ihre Performance bauen wird. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, die Leute, die natürlich gerne das Folkloristische aus Griechenland erwarten, werden natürlich dieses Jahr so ein bisschen von Griechenland enttäuscht sein. Aber ich glaube, da es ja letztes Jahr auch mit Griechenland auch nicht mehr oder auch in den Jahren zuvor auch mit Griechenland nicht mehr so gepasst hat, die haben ja dann doch eher sehr heimische Klänge zumindestens so irgendwo im Hintergrund mit eingebaut, und dieses Mal ist es eben halt, es ist halt ganz klassischer, schöner Pop. Also mir wäre noch eingefallen Jess Glynn, die auch so eine etwas, wie soll ich sagen, rauere Stimme hat. So ähnlich erinnerte mich das auch Katrin Duska. Aber ich musste mir das nicht wirklich lange schön hören. Also mir hat es eigentlich auch schon beim ersten Mal sehr gut gefallen. Natürlich auch durch dieses Video, also man sieht sie da halt in so rosa Tüll gekleidet, und ganz viele Menschen, das ist so ein bisschen wie so ein lebendes Gemälde projiziert, die stehen dann da so teilweise auch auf Gerüsten und dann und wandern da so durchs Bild und so weiter. Eine ist dann irgendwie halt da so eine Weintraube, also es hat so ein bisschen sowas Barockes, also das natürlich tatsächlich auch eben halt nur schöne Bilder produziert. Aber es ist, es hat eine sehr schöne Farbe, und ich glaube, für die Leute, die die so eher das Folkloristische wollen, werden davon nicht so überzeugt sein, und ich glaube, wir beide, die wir dann auch eher so solche Pop-Sachen gerne hören, werden das glaube ich mögen, und das wird, glaube ich, auch so ein Guilty Pleasure sein, auf den, dass man sich freut. Das wird sicherlich Ob das jetzt wirklich in die Top Ten im Finale nachher kommt, das vermag ich jetzt nicht so zu beurteilen. Aber es ist schon, das wäre schon ein schöner Beitrag. Und ich glaube, endlich. Wenn sie es live halt kann, das wissen wir nicht. Also ich habe das hab sie noch nicht live gehört. Also genau. Es gibt keine Live-Videos von ihr. Ich habe keine gefunden. Aber sie hat, also wenn sie das so über die Studioversion rüberbekommt, ist das schon ein sehr, sehr geiler Song. Also es ist, das muss man ihr lassen. Also es macht sie echt gut. Die hat eine sehr, sehr gute Produktion ausgesucht. Ich glaube, sie hat sich auch hat sehr, sehr viel sozusagen mitgewirkt an dem Song auch selber, den sie sich ausgesucht hat, dass sie auch wirklich zu ihr sehr, sehr gut passt. Und es ist auch etwas, was musikalisch zu ihr sehr, sehr gut passt. Ich habe die anderen Sachen von ihr mal ein bisschen angehört. Das ist alles sehr, sehr ähnlich gestrickt. Das ist relativ gut, dass sie da so ein bisschen eingewirkt hat für sich. Ja, wir beurteilen natürlich jetzt heute auch die Songs sozusagen nur auf der Grundlage dessen, was so an Studioversionen, an Clips da ist. Auch die Pre-Shows in Amsterdam, Madrid und so weiter haben auch noch nicht stattgefunden, wo man auch mal beurteilen kann, wie sind die dann so auf der Bühne. Ich meine, in Amsterdam ist zum Beispiel Katharine Duska, dann wird man dann irgendwie halt sehen, ob sie es kann. Also wir werden es natürlich jetzt heute hier auch nur auf der Grundlage dessen beurteilen, was wir eigentlich wissen. Also wir sind noch nicht Anfang Mai und kennen schon Proben oder so, sondern das, was wir bisher kennen und was wir ungefähr einschätzen, was es denn werden könnte. Ja, wir gehen zu einem Land, was weit weg auf der anderen Seite der Erdkugel sozusagen, nicht ganz auf der anderen Seite der Erdkugel ist, aber so ungefähr, Australien. Kate Miller-Heidke, Zero Gravity. In diesem Jahr hat Australien zum ersten Mal einen sehr, sehr tollen Vorentscheid gemacht. Australia Decides. Aus dieser Wahl ging die 37-jährige Kate Miller-Heidke aus Brisbane hervor. Sie hat eine klassische Ausbildung als Sopranistin. Nachdem sie zuvor in einer Band gesungen hat, ist sie seit 2002 solo unterwegs. Außerdem ist sie Opernsängerin und Komponistin. Es ist eine klassische nicht Opernnummer, eine Opernpopnummer, würde ich mal sagen, so. Opernpopnummer, wo sie mit einem sehr, sehr hohen, sehr, sehr hohen Kleid aufgetreten ist. Und sie hatte im Hintergrund eine Person, die immer hin und her geschwungen ist mit so einem Schwung irgendetwas, also was geschwungen hat, wie so ein Pendel. Es geht, glaube ich, in dem Lied um Depressionen, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre, und Depressionen. Und ich habe das nicht ganz verstanden, dass das mit Depressionen zu tun hat, aber gut. Sie scheint da wohl sehr, sehr viele Konfliktpunkte damit gehabt zu haben. Deswegen hat sie sich auch mit diesem Lied damit beschäftigt. Und der Vorentscheid selber von Australien war richtig, richtig gut. Also wie viel Aufwand die sich dabei gemacht haben, eine riesige Halle genommen und eine tolle Bühne mit tollen Künstlern auf die Beine gebracht, auch mit namhaften Künstlern, die man auch international kennt, wie Shepard zum Beispiel und so weiter. Und es war eine richtig tolle Veranstaltung und der Song selber ist, ja, ich finde es okay irgendwie. Ich finde es nicht herausragend, okay. So viel wie wir wissen, wird sie ja nicht mit diesem Kleid auftreten und diesem Pendel, das will sie irgendwie anders machen, habe ich gelesen. Und ja, also Australien war ja bisher noch nie rausgeflogen aus dem Semifinale. Deswegen glaube ich auch diesmal nicht, dass sie rausfliegen werden. Und mal gucken, wie weit sie kommt. Also Estland hatte letztes Jahr auch sowas, ne, sowas in der Richtung, nur mit einem beleuchteten Kleid und so, aber vom Stil her ist das schon, ist okay. Also sie kann es auch stimmlich, denke ich, aber was sie dann da wirklich dann auf der Bühne macht, ohne das Kleid, bin ich gespannt. Was sagst du denn, Sascha? Ja, also ich hatte gehört, sie hat vor ein paar Jahren ein Kind gekriegt und war wohl dann, glaube ich, irgendwie ein Jahr oder so, glaube ich, gibt ja, glaube ich, so pränatale Depressionen oder so. Na, okay. Damit hat sie dann wohl sehr damit gekämpft. Und und mit diesem, also das ist wohl irgendwo auf so einem Podest, wo sie dann da mit diesem Kleid steht und hinter ihr so eine Frau, die Ja, das ist so eine Stange, die sich halt hin und her bewegen kann. So wie ein Pendel. Genau, und das soll wohl der Dämon sein, der Depression, der immer wieder über sie einschwebt. Also man sieht auch bei diesem Auftritt bei Australia Decides, dass diese Frau sie dann, also als dieser Dämon sie auch so mal am Arm packt und dann Katie dann auch mal so Aua sagt und so. Also man hat dann so das Gefühl, oh, da geht wohl gerade in dem Auftritt irgendwas schief. Und so. Ich glaube, dass das so ein bisschen dadurch, dass die ESC-Community, also ich sag mal fast Europa oder weltweit immer geschrieben haben, ja, wie Estland oder wie Moldawien 2013, glaube ich. Nee, 14, genau. Glaube ich. Ja. 13, glaube ich, ne? Das war der erste mit diesem Kleid. Ja, genau. Hm? Und was im Nachhinein, also mir kam das auch sofort, weil man das natürlich dann auch immer irgendwie so ein bisschen auch miteinander vergleicht. Und im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, langsam reift auch der Song ein bisschen in mir. Also es ist ja so eine, also stimmlich so, wenn sie so diese Pop-Passagen irgendwie so singt, dann erinnert sie mich immer so ein bisschen an Ellie Goulding, so von der Stimme her. Stimmt, ja, hast recht. Aber auch dieser Operngesang, das macht sie sehr gut. Also die ist auch, glaube ich, in Australien schon, hat die schon einen Namen, die macht auch so Operngesänge mit dem Symphonieorchester dort in Melbourne und Melbourne oder Sydney, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich glaube in Sydney. Und das macht sie schon sehr gut. Also ich glaube, das wird sehr professionell und ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie jetzt von diesem Staging so ein bisschen abrückt, weil dann ganz viele sagen werden, jetzt mal anders. Andererseits, ja, weiß man nicht, ob es nicht tatsächlich zu diesem Song auch dazugehört, ne? Also im Nachhinein muss man dann sagen, ja, diese sogenannten Verbesserungen, ob nun am Lied selber oder auch am Staging, kann natürlich auch dazu führen, dass es nicht mehr das ist, wofür die Australier zum Beispiel nachher darüber abgestimmt haben. Aber ich glaube, das wird sie stimmlich können, denn letztes Jahr war ja Jessica Mauboy dann doch eher live, würde ich mal sagen, eine Enttäuschung. Und ich glaube, das wird Kate, glaube ich, nicht so passieren. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein, also ich war auch erst so ein bisschen nach diesem Vorentscheid, dass ich denke, hä, was, das Lied habt ihr jetzt gewählt? Und im Nachhinein muss ich sagen, doch, ich glaube, sie haben genau die richtige Wahl getroffen. Ich glaube, das wäre Shepard zum Beispiel. Shepard hat eigentlich das auch auf die Bühne gebracht, was man von ihnen erwartet hätte. Und ich glaube, das wäre nicht beim ESC von Erfolg gekrönt gewesen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich untergegangen, ne? Wäre wahrscheinlich untergegangen. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass das im Finale, glaube ich, einen guten Platz erzielen wird. Also ich glaube, linke Tabelle. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Wir machen mal weiter mit etwas folkloristischem, beziehungsweise eher so souligen, und zwar Ungarn. Josie Papai, Ars en Apam. Auch Ungarn schickt keinen Unbekannten. Josie nahm bereits 2017 beim Contest teil und wurde Achter im Finale. Mit dem Song über seinen Vater möchte er nur einen neuen Versuch starten. Papai ist selbst Roma und wuchs in einer musikalischen Familie auf und wurde von der Musik der 60er, 70er Jahre, der Rockmusik, Popmusik, Soul und R&B geprägt. Und ich finde, der macht das ziemlich gut. Das hat auf Ungarisch, hat das irgendwie was, wie er das singt. Und da bin ich gespannt, wie die das umsetzen werden auf der Bühne. Denn die haben ja, glaube ich, aus der alten Version hat er da gepfiffen, ne? Und gepfiffen, das haben sie ja rausgenommen. Ich glaube, es ist sogar ganz gut gewesen, das rauszunehmen. Ich finde das jetzt ein bisschen angenehmer zu hören als mit diesen Pfeifen. Und da bin ich echt gespannt, was da passiert, weil die Ungarn machen ja seit einiger Zeit mit Aldal einen echt guten Vorentscheid. Die haben immer sehr, sehr gute Sachen dabei. Also die haben nie irgendwie Mist, finde ich. Und er ist, glaube ich, der Erste, der für Ungarn das zweite Mal antritt. Nee, stimmt nicht. Doch. Nein, doch, aber zumindest hat er jetzt irgendwie wirklich in kürzester Zeit das Aldal zum zweiten Mal durchschritten, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Das ist ja schon mal was, ne? Also er ist bekannt, er hatte eigentlich nur fast nur gerappt bei einem anderen Song, dann ging es ja auch so mit, das war ja auch noch ein bisschen mehr Folklore als das jetzt. Das ist ja ein bisschen, sagen wir, ein bisschen poppiger als das, was er vorher gemacht hat, finde ich. Das ist so eine Weiterentwicklung von ihm, finde ich auch. Es hat aber immer noch seine eigene Art zu singen und das zu, wahrscheinlich auch aufzuführen. Und da werden wir sehen, wie er das macht. Also ich denke mal, die LED-Wand wird da ganz viel mitspielen bei ihm, weil das man da bestimmt sehr, sehr gute Projektionen. Vater, das kennen wir ja von Michael Schulte, da kann man sehr, sehr gut das auch noch unterstützen. Mal gucken, wie er es macht. Oder wie das ungarische Fernsehen das mit ihm gemeinsam entwickelt. Ja, wobei mal vorweg muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen aufräumen. Also Michael Schulte hat jetzt so dieses Vaterthema jetzt auch nicht erfunden. Ne? Also nee, das wurde jetzt dieses Jahr in der Vorentscheidssaison auch gerne dann auch so auch aus Deutschland gerne kolportiert. Ja, das haben die wieder von Michael Schulte abgeguckt. Also da gibt's, glaube ich, auch in der Vergangenheit auch noch mehr Beispiele, wo jemand über seine Mutter, über seinen Vater, ob nun tot natürlich. Oder lebendig. Also das ist jetzt auch über keine Kinder. Gesungen also, hat. Alles ich sag's jetzt mal überspitzt, das ist jetzt auch keine Erfindung des NDR. Also das ist so irgendwie, ne? Also das wird gerne so ein bisschen so getan. Also und das Thema ist ja, ich meine zum Beispiel bei in Frankreich mit Simone war das ja auch so, wo sie dann über ihren Vater gesungen hat und so, der so auch mit dem schwierigen Verhältnis. Also das ist ja wahrscheinlich neben dem Liebesthema auch tatsächlich immer auch ein interessantes Stück, weil das sind halt die Menschen, mit denen man irgendwie halt schon zu Beginn seines Lebens in Kontakt kommt und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist schon, also ja. Da könnte man auch Jamala als Beispiel nehmen, ja, hier genau. über ihre Familie. Das ist ihre ja auch eine Familiengeschichte, genau. Also, ne? Also da ist, das muss man dann auch, muss man ehrlicherweise auch mal so sagen. Es ist also, nicht neu. Nicht so unter dem Motto, wir Herz erfunden, ne? So. Deutschland, wir unter Deutschland, nein. Es ist generell ein Thema, immer beim Contest gewesen. Ja. Ich glaube auch in der schwedischen Vorentscheidung gab es ja auch einige Sachen, wo es dann auch um Kindheit ging. Mm. Also das war ganz normal. Es ist ein ganz normales Thema, was immer und immer wieder kommt und wieder aufkommt. Also es ist nichts, was wir jetzt als sozusagen als Erfindung patentieren lassen haben. Das wär's ja noch. Ja. Aber mal gucken, also ich denke mal, der wird definitiv ins Finale kommen. Ich wollte ja zu Yoshi Papaya auch noch was sagen. Bitte, sehr gerne. Bei dem Vaterthema irgendwie. erstmal Chapeau, weil man muss ja sagen, beim Adal gibt es ja ganz, ganz viele Vorrunden und so weiter. Und sich da durchzuschlängeln und nach nur 2 Jahren wieder das Ding irgendwie zu gewinnen, da muss man schon wirklich was auf die Beine stellen. Ich muss sagen, ich habe es jetzt gar nicht so präsent, aber ich finde gar nicht dieses Pfeifen so störend und so weiter. Und mir ist es jetzt aufgefallen, dass diese ESC-Version, mir ist sie tatsächlich ein bisschen zu abgeschliffen. Also da das ja jetzt das letzte Mal, 2017 ist er ja angetreten mit so einer Ethno-Pop-Geschichte, da hatte er dann noch so eine tolle Tänzerin auch dabei und das war wirklich toll. Und jetzt ist es mir dann doch tatsächlich ein bisschen zu mainstreamig auch geworden. Und jetzt, wo sie nochmal angefangen haben, da in der neuen Version da auch nochmal das so die Ecken und Kanten da nochmal so abzuschleifen, weiß ich nicht so recht, ob das wirklich, ob nicht sein 2017er Song da nicht dagegen sogar ein bisschen besser auch ist. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, weil er ja doch, das ist ja auch, der ist ja Sinti. Und hat natürlich auch so eine gewisse Geschichte, auch er war ja, glaube ich, auch beim letzten Mal ja auch nicht gerade unumstritten mit seiner Teilnahme und hat sich dann doch da tatsächlich durchgekämpft. Und das finde ich so ein bisschen schade an dem Song, wobei ich seine Stimme und so weiter auch so, er ist ja vom Typ her auch wirklich eine Erscheinung ich finde ihn als Typ einfach auch klasse. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Wumms da tatsächlich, weil er auch so durchgeschlagen ist 2017 mit dem Song und würde ich mal sagen, ja, der ist im Finale, aber er kann, glaube ich, Glück haben, dass er im ersten Finale ist, sonst würde ich da tatsächlich auch nicht so meine Hand für ins Feuer halten. Mhm. Gut, dann machen wir mit einem Typen weiter oder jemanden weiter, der wiedergekommen ist, und zwar San Marino. Serhat Seinanana, Serhat Hachipasiliguglu, sie hat einen sehr, sehr tollen Namen, den man nicht aussprechen kann, ist türkischer Herkunft und darf nun zum zweiten Mal beim ESC für das Fernsehen aus San Marino antreten. Als TV-Produzent und Moderator ist er dem türkischen Publikum kein Unbekannter, wo er unter anderem die türkische Version von Jeopardy moderierte. 2016 versuchte er sich in Stockholm mit dem Song I Didn't Know und wurde 12. im ersten Semifinale, also ganz knapp ist er nicht reingekommen ins Finale. Nun versucht der deutschsprachige, also der deutsch sprechende Künstler, er spricht auch sehr, sehr gut Deutsch, mit dem Disco-Titel Senen Sein Nanana es noch einmal. Ich finde, er hat so einen neuen Titel geschaffen, den er auch selber geschrieben hat. Ich habe auch gelesen, er hätte angeblich ihn in 5 Minuten geschrieben. Das weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber es sind sehr, sehr viele Nas in diesem Song. Und ich muss dazu sagen, ich fand ihn erst ein bisschen doof, den Song, ehrlich gesagt, weil Wie kann man so einen alten Daddy da hinstellen? Und aber im Nachhinein, und als ich das Video mit Irving, also das Interview mit Irving mit ihm live gesehen habe, total der coole Typ. Also richtig cooler Typ. Also richtig, richtig cooler Typ. Der sehr, sehr sympathisch ist und mega gut Deutsch spricht, weil er ja auf einem deutschen Gymnasium in Istanbul war. Und das wird spannend. Ich hoffe, dass er jetzt endlich mal die Chance bekommt, dann mit diesem Song, den er dort gemacht hat, ins Finale zu kommen. Ich finde sogar, es gibt auch Remixe von seinen Songs. Ich finde sogar noch einen Remix, sogar noch besser als die Originalversion. Also, leider kann man es ja nicht mehr ändern, aber das wäre auch interessant gewesen. Aber ich glaube, der wird eine coole Show auf die Bühne stellen, auf die Beine stellen. Ich denke, der wird auch mehr Freiheiten haben als letztes Mal. Weil, wie wir ja gehört haben in dem Interview von Irving, durfte er bei I Didn't Know, wollte er eine Projektion oder eine Projektion machen auf der Bühne, wo ein ganzes Orchester auf der Bühne projiziert worden wäre. Das hat aber das Fernsehen aus San Marino gesagt, nee, das ist zu teuer. Deswegen wurde das nicht umgesetzt. Und ich hoffe, dass er diesmal ein bisschen mehr Freiheiten hat, sich da auszutoben. Und das wird sehr, sehr spannend, wie er seine zweite Teilnahme sozusagen bewerkstelligen wird. Was hältst du denn von Serhat? Naja, man muss sagen, in 2016, da hatte er ja dann auch, also Irving Wolter, also Dr. Eurovision ist er ja besser bekannt, macht ja immer ab und zu mal so Katerfrühstücke. Da war es, glaube ich, irgendwie ein Freitagabend oder so, glaube ich. Und da hat er ihn dann da hat er wirklich ja, weil das eben nicht mit dieser Projektion da 2016 funktionierte, haben die, glaube ich, innerhalb dieser Probenwoche das mal eben so auf die Beine gestellt. Ja, dafür war es ja irgendwie auch irgendwie ganz gut. Ich finde aber ganz schön, dass du jetzt mittlerweile auch ein Serhat-Fan bist. Ich habe ja so die letzten 3 Jahre immer so eigentlich dafür geworben, ach nee, der ist doch eigentlich ein ganz netter Typ und du fandst ihn eigentlich immer so ein bisschen furchtbar. Also ja. Meine Erfahrung ist, also nur ganz leicht, ich habe mal 2016 da am Red Carpet auch gestanden, ja. Da kommen ja dann die ganzen ESC-Künstler an einem vorbei, geben Interviews bei den, auf der einen Seite waren halt die Medien, auf der anderen Seite waren die Fans und die sind dann so im Zickzack immer dann auch hin und her gelaufen und haben dann Autogramme auch den Fans gegeben, mhm. und er war einfach sehr nett, sehr entspannt und auch ein sehr gut gekleideter Mann, muss man auch immer wieder sagen. Ist er ja immer. Ne? Ja, also wirklich und auch bei den Interviews auch in super gutem Deutsch auch gegeben hat, also auch so sehr entspannt. Und im letzten Locker. Jahr hat ja sein Song von 2016, I Didn't Know, ja da nochmal mit so einer Disco-Version auch nochmal Furore in den USA gemacht. Genau, hat er Billboard-Charts, also, Dance-Charts irgendwie eingestiegen mit sehr, sehr gut und so. Also der weiß schon, was er macht. Ich glaube, ich hoffe, dass er diesmal die Chance bekommt, ins Finale zu kommen. Ein Gewinn, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass er ganz okay abschneiden wird. Also, so. Das ist kein Song für die Ewigkeit. Das ist so ähnlich, bei Modern Talking ist ja ähnlich so. Also, aber man kann mitwippen. Also, man kann ja. Das werden wahrscheinlich ganz angenehme 3 Minuten sein und ich freue mich da sehr drauf und ich finde es eigentlich auch immer kultig, wenn Leute wiederkommen, also auch so wie in Ungarn, auch Sergej Lazarev haben wir ja dann auch in der nächsten Folge dann noch, das ist schon, Das ist schon gut. Also wenn die so wiederkommen und dann kann man das auch ein bisschen vergleichen, dann können sie vielleicht auch mal mit einem anderen Song irgendwie halt kommen. War ja auch so bei Lena, so erstmal dieses Kaugummi-Lied, dann im nächsten Jahr so eher so eine ganz andere Richtung, wo man so merkt, ach ja, guck mal, die ist auch um ein Jahr erwachsen geworden, sage ich jetzt mal. Also man kann, oder bei der wie hieß sie denn nochmal, die auch für San Marino ganz oft, die hat ja auch mit sehr Valentina Monetta. Genau. Die ja dann auch mit ganz unterschiedlichen Songs auch angetreten ist und man kann dann so ein bisschen auch die Facette so eines Künstlers sehen und das mag ich auch ganz gerne. Also Serhat muss ins Finale einziehen. Das ist so will es das ESC-Gesetz. Also. Ja. Tja, wir gehen jetzt zu einem Nachbarn, der kommt ja aus der Türkei. Wir gehen nach Zypern und zwar Tamta Replay. Tamta stammt ursprünglich aus Georgien und nahm 2004 bei Griechenland sucht den Superstar teil und belegte dort den zweiten Platz. Bisher hat sie 3 Alben veröffentlicht und war Jury bei X-Factor Greece und Georgien. Schon mehrmals unternahm sie den Versuch, beim ESC teilzunehmen, aber wurde immer wieder vom griechischen Fernsehen abgelehnt. Tja, liebes Griechenland, dann eben nicht. Nun kam Zypern auf sie zu und bekam den Zuschlag. Bereits im letzten Jahr wurde sie angefragt, aber da konnte sie aus Termingründen nicht teilnehmen. Tamta macht es ihrer Nachfolgerin nach und tritt mit einer Dance-Nummer an. Also für mich ist das ehrlich gesagt so ein bisschen Fuego 2-0, wenn man das mal so spöttisch sagen kann. Das ist nicht spöttisch gemeint, weil eigentlich ist der Song gut gemacht, finde ich. Ich bin gespannt, wie sie auf der Bühne tanzen, das umsetzen werden. Aber die Menschen aus Zypern haben das Fernsehen aus Zypern hat es jetzt sehr, sehr gut gelöst, dass sie jetzt Künstler sich sucht, die jetzt immer wieder ganz gut sind, ne? Also etwas darbieten, was man sich auch sehr, sehr gut anhören kann. Und ich finde das auch bei Tamta mit Replay so. Und ich bin ja gespannt, wie weit sie da kommt. Also die Performance muss gut sein und sie muss halt auch live das hinkriegen. Und das ist ja bei so einer Abtempo-Nummer, die sehr, sehr viel mit Tanzen und so zu tun hat, nicht ganz einfach. Was sagst du denn dazu, Sascha? Ja, ich glaube aber, dass das Tamta wirklich schaffen wird, weil die ist ja auch nicht erst seit dem ESC jetzt im Geschäft, sondern auch schon sehr viel länger. Also wenn man sich dann den Clip anschaut, da wird ordentlich die Kuh fliegen gelassen. Also da wird viel fallen gelassen, da wird viel irgendwo in die Luft explodiert, da werden Leute mit Honig übergossen. Da wollen wir mal gucken, was davon dann nachher auch auf der Bühne stattfindet. Also dann dürfen sie viel sauber machen bei Honig. Ja, genau. Ich denke mal, das wird sicherlich nicht auf der Bühne, aber ich glaube, da die werden es krachen lassen. Und zum Thema Fuego 2.0, das wird ja auch des Öfteren zitiert. Ich glaube sogar, das ist eher besser sogar als Fuego. Also Eleni konnte natürlich schon wirklich 1A auch die Haare fliegen lassen. Das war schon sehr, sehr gekonnt und das war ich glaube, Eleni hätte beinahe auch den ESC gewinnen können und wir wären alle in diesem Jahr nach Zypern gefahren. Aber ich vermute mal, das habe ich auch übrigens schon im ESC-Schnack gesagt, ich glaube, dass Tamta mindestens das erste Semifinale sogar gewinnen wird, den ersten Platz machen wird. Glaube ich, eine Nummer sein wird, die auch viele wirklich dann antatschen wird. Ne? Genau. Und wir machen weiter mit einem Titel, der von der Band Lake Malawi kommt und Friend of a Friend heißt, Indie-Pop aus Tschechien. Und der ist dort auch ganz groß in einem Online-Voting. Er wurde in der Eurovision-App jeder mitstimmen. Es standen 8 Kandidaten zur Auswahl. Lake Malawi gewann diesen Vorentscheid haushoch in der Jury-Voting, beim Jury-Voting und bei den Zuschauern in der App sozusagen. Und sie dürfen nur nach Tel Aviv fahren. Die Band existiert seit 2013 und traten unter anderem mit 30 Seconds to Mars auf, The Cooks, Mika und so weiter als Vorband. Und nun versuchen die 3 Jungs unter dem Sänger Albert Czerny ins Finale zu kommen. Und ich glaube, das kommen sie definitiv. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen nicht geschummelt, aber ich habe so ein bisschen mal auch so auswärts geguckt. Es gibt von denen ein Live-Video in der ukrainischen Vorentscheidung sind die live aufgetreten und das ist ziemlich gut. Also okay. der macht schon, die machen schon, die haben schon was drauf. Der gute Albert hat. Ach, die sind da auch mit dem Song dann aufgetreten. Genau, mit dem Song aufgetreten, live. Ah, ja, gut. Okay. Und es war richtig gut. Und ich glaube, die können, wenn sie die Performance gut machen, dann könnte das durchaus ins Finale kommen. Es ist ein netter, guter Popsong, wo ich mir auch vorstellen kann, dass der im deutschen Radio laufen wird. Denn er ist so radiokompatibel, dass der wirklich auch im deutschen Radio laufen kann. Also sehr, sehr gut sogar laufen kann, weil er echt irgendwie was hat. Auch die anderen Alben ich habe mir auch von den Alben angehört, die machen gute Mucke. Mm. Die machen richtig gute Musik. Was sagst du denn zu Lake Malawi? Ja, und der Sänger ist halt auch, würde ich mal sagen, so ein Mädchenschwarm, der so mit dem Augenzwinkern irgendwie, also den muss man irgendwie nett finden. Und die machen so, ja, so ein bisschen so, ich würde mal so sagen, so typischen Studentenpop auch. Also so, auch so fast so ein bisschen in die Indie-Ecke irgendwie gehen. Es ist Indie, ja, so, definitiv. Ja, ja, aber also es ist noch es ist noch kommerziell, aber hat auch so ein bisschen so eine Indie-Geschichte. Also die Tschechen machen ja tatsächlich auch seit ein paar Jahren auch vieles richtig. Und vor allen Dingen, vielleicht im Gegensatz zu Zypern, setzt Tschechien jetzt nicht wieder auf dieses gleiche Ding wie letztes Jahr mit, wie hieß er nochmal, Nikolas Josef, genau, der ja so ein bisschen so, der Jungmacho auf der Bühne war und so weiter. Also, dass sie dann im Grunde, Gott sei Dank, nicht auf die gleiche Schiene nochmal gehen, sondern so ein bisschen was anderes tun. Und ja, ich glaube, dass Tschechien hat ja auch eine sehr lange Durststrecke gehabt. Und ich glaube, dass das wird, glaube ich, auch dieses Jahr tatsächlich was. Also man hört sich das gerne an, auch man kriegt gute Laune, dieses Friend of a Friend of a Friend, irgendwie das ist. Das ist halt auch ein Ohrwurm, man kann es mitsingen. Genau, und das ist zum Beispiel tatsächlich auch was, was dann immer wiederkehrt, so ein Refrain, an dem man sich da orientieren kann. Und man kann im Grunde genommen, auch wenn man das Lied noch gar nicht kennt, schon beim ersten Mal fast so dann ab dem zweiten Refrain mitsingen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ein guter ESC-Song auch irgendwie halt braucht. Also es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so mit so einer ganz so Independent-Nummer da irgendwie halt rausgeht und die Leute haben keinerlei Orientierung an dem Lied. Ne? Mhm. Tja, jetzt kommen wir zu einem Künstler, der sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, und zwar Conan Osiris aus Portugal, Telemovais, Mobiltelefon heißt es auf Deutsch. Das Festival da Cancho in Portugal gibt es seit 1964 mit Unterbrechungen. Zwar ist das dann für eine geringe Ausbeute beim ESC bekannt, haben aber immerhin einmal 2017 den Contest gewonnen, zum allerersten Mal mit Salvador Sobral. Beim diesjährigen Festival gewann der 30-jährige Conan Osiris, Thiago Miranda, wie er richtig heißt, mit dem Song Telemovais. Sam Conan mixt den landestypischen Fado mit Techno und hat halb japanischen sowie arabischen Klängen mit integriert. So, also, was soll ich dazu sagen? Also, ich kann mir diesen Song nicht anhören. Ich kann ihn mir nicht anhören. Ich kriege Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Brechreiz, alles auf einmal. Es ist etwas, was für mich nicht in den Kopf reingeht. Ich finde keine Melodie. Die Performance ist extrem skurril. Also der Sänger hat ja so eine seltsame Maske auf. Dann haben die so, das Geile finde ich immer noch, dass die diese Nike-Schuhe bei der Performance hatten. Und dann hat er so ein Kimono an, ne, so eine Art Kimono an. Und der hat dann noch einen Tänzer dabei, der dann auch so komisch auf so Zehenspitzen mit ihm tanzt. Ich frage mich ernsthaft, was haben die genommen? Also, ich kann damit nichts anfangen. Ich finde ihn ganz schrecklich, aber ich glaube, weil er so schrecklich und so skurril ist, wird er ins Finale kommen. Aber ich selber kann mit diesem Song nichts anfangen. Nichts. Ich lache mich eigentlich immer, wenn ich das Video sehe, lache ich mich eigentlich immer tot. Also ja, das so, genau. Und ich glaube, da werden viele so ironisch dann für ihn abstimmen, weil sie so denken, oh ja, genau, jetzt lassen wir das mal richtig. Ja, ich und der ESC in Portugal war ja auch nicht so schlecht. Ach, dann könnte das ja wieder ausrichten. Also, ja. Ich hoffe nicht. Nicht mit dem Song noch, bitte. Also, ja, doch, ich hoffe schon, weil ich würde gerne noch mal nach Portugal fahren, ja, so ist es nicht. So, noch mal in schöne Wetter, ja. Also, wenn ich so einen Song sehe, der jetzt nicht so gerade in meinem Beuteschema an Musik irgendwie halt fällt, dann gebe ich dem auch tatsächlich immer so ein bisschen Möglichkeit, sich dann so bei mir so ein bisschen zu entfalten. Ich mache das eigentlich immer so, wenn meine Spotify-Liste so sich langsam füllt, dann höre ich ja dann auch mal die Playlist einmal so durch. Und ich habe eigentlich für mich so die Regel aufgestellt, ich werde keinen Song skippen, weil ich möchte gleichsam wirklich auch alle Songs auch durchhören, um auch wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, wer könnte es denn irgendwie halt machen. Bei Portugal tut es mir echt leid, ich skippe da jedes Mal. Weil ich kann es auch nicht hören. Es ist so ähnlich, also wenn man das zum Beispiel mal mit Island irgendwie vergleicht, im Laufe der Zeit, wenn man das so ein paar Mal gehört hat, dann kann sich da, selbst da, so eine gewisse Melodie dann erschließen. Ich finde es tatsächlich alles ein bisschen aufgesetzt, wie der, also das soll so verkopft irgendwie daherkommen. Als ich mir den Text mal über die Google-Übersetzung, gut, das ist nicht immer die beste, aber bei der Google-Übersetzung mal übersetzt habe, dann muss ich so sagen, ja, das ist so, ich will das Mobiltelefon zerstören und so weiter, wo ich so denke, mein Lieber. Also mich Gesellschaftskritik, regt, mich regt sowieso dieses Thema immer auf, so wenn viele so dieses mit Mobiltelefon und ja, und wir reden nicht mehr analog miteinander und so, wo ich so denke, ja, dann leg's doch weg und unterhalte ich mit den Leuten. Also das hat ja jeder selber in der Hand. Das ist ja jetzt nicht keine Macht von oben, die mir jetzt aufoktroyiert, du musst jetzt immer dich nur noch mit dem Mobiltelefon unterhalten oder kommunizieren. Und das finde ich so ein bisschen, und wie du schon sagst, irgendwie, die haben eigentlich schon relativ gute Kostüme und dann diese Nike-Schuhe dazu. Jedenfalls bei diesem Festival war das so. Das dürfen sie ja eh nicht mehr haben dann, aber ja, weil sie aber keine Werbung selbst, machen würden. Selbst wenn dieser Haken dann nicht dabei ist, wo ich so denke, ja, die Schuhe passen da überhaupt nicht zu. Also dann müssen diese Schuhe auch tatsächlich ein bisschen kunstvoller auch gestaltet sein. Und dann denke ich immer so, ja, das ist eigentlich, das, was der da so macht, ist eigentlich so Effekthascherei, wo ich so denke, ja, also wie gesagt, ich gebe gerne so einem Song dann auch mal 3-4 Mal, dass ich ihn mehrmals höre. Ich kann es nicht. Also ich muss es wirklich, das ist der einzige Song auch seit vielen Jahren, wo ich dann sage, ja, den skippe ich jetzt mal irgendwie halt weg. Und das geht leider überhaupt nicht. Also nochmal auf Island zurückzukommen. Ich finde Island massenkompatibler als Portugal. Island ist hörbar, auch wenn es anstrengend ist, aber ich kann mir das anhören. Ich kann das bei Portugal, geht das nicht. Ich kann bei Portugal nicht, weil es so, so skurril, so anders ist. Es ist gut, eigentlich ist es gut, dass es anders ist, aber es ist irgendwie nicht für einen normal musikbegeisterten Menschen, der so auch, zwar auch viele Sachen hört, aber das ist schon, man hätte auch eine Klangcollage hinschicken können, dann wäre das gleiche Prinzip, hätte er nicht mal singen müssen, die hätten immer irgendwelche Klänge abspielen können, es kommt vom gleichen Prinzip, also es ist irgendwie nicht, also hat irgendwie kein Muster für mich, was ich mir anhören kann, also ne, selbst Symphonien haben wir immer irgendwie eine Führung durch den Song oder durch das Lied. Das hast du bei diesem Song gar nicht. Du hast nicht diesen, hast auch keine Anhaltspunkte, wo du weißt, beginnt jetzt der Refrain oder ist das Lied jetzt zu Ende oder so. Du hast halt irgendwie nichts, was dich durchführt. Und das macht es halt so schwierig, sich das anzuhören, weil es echt so echt keine Führung hat. Und das wird sehr vielen, sehr, sehr vielen, glaube ich, eher, ich glaube, die meisten werden die Message nicht verstehen. Hm. Ich glaube, die meisten werden eher sagen, was macht ihr da für eine Comedy-Nummer? Das ist, ja, klar. Und weil ich kann das nicht in 3 Minuten, das erste Mal höre, in 3 Minuten verstehen, was er damit eigentlich will. So. Von daher kann es, glaube ich, ziemlich nach hinten losgehen oder andersrum. Es geht ja, man hat das Gefühl, er tanzt sein Frühstück, ne? Also das ist halt so, das, vor allen Dingen es soll, ja, es soll irgendwie so auch so verkopft daherkommen und ich nehme es ihm auch tatsächlich nicht ab. Also ich bin da gerne bereit, auch hiesige Klänge dort, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann macht lieber euren Fado. Also das wäre dann wenigstens ehrlicher, aber das finde ich, ja, nein, das macht für mich keinen Sinn. Das hat keine Aussage für mich. Und wie gesagt, auch die Lyrics geben das irgendwie halt auch nicht her, mit so einem profanen Thema so aufgesetzt. Und ja, aber da ist ja eben polarisiert, glaube ich, dann auch wiederum, es werden, glaube ich, viele Leute ironisch anrufen und werden das Ding dann tatsächlich auch ins Finale irgendwie hieven. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Gut, dann haben wir das erste Semifinale sozusagen durch. Und wir machen mit den drei Finalisten weiter, die bei diesem Wettbewerb, über diesen Semifinale mit abstimmen dürfen. Und das erste Mal fangen wir mit Spanien an. Miki Lavenda, die Augenbinde heißt das übrigens. Miki Nones Pozo stammt aus Katalonien. Er studierte Administration und Management und tourte mit der Band Bolton Bang etwas durch Spanien. Im letzten Jahr nahm er an Operación Trifono teil, eine Vorentscheidsendung, die als Castingshow konzipiert ist. Bei uns war sie als Fame Academy auch ein Jahr in Deutschland, ich glaube 1998, und die Band Become One. Kennt kein Mensch mehr, hat damals gewonnen, ist aber bei RTL 2 gelaufen, aber sehr, sehr schnell abgesetzt worden. Die Sendung wurde von John de Mol, dem Erfinder von Big Brother, entwickelt, denn dort hat man auch so Big Brother-Elemente. Miki selbst kommt jetzt mit einer typischen spanischen Nummer daher, die man vermutlich auf Mallorca erwarten würde. Das ist auch so. Ich finde das irgendwie nicht geil. Das wird zwar sehr extrem gehypt, gerade es gibt sehr, sehr viele, die das gut finden, aber Miki sah beim Vorentscheid aus wie ein Penner, darf ich das sagen, wie ein Penner? mit seiner Parka-Jacke. Gesanglich war das unter aller Kanone. Dann die Mädels, die mit ihren Trompeten nicht wirklich was gespielt haben, sondern so Plastik-Trompeten dann gespielt haben. Es sah alles so künstlich und also der ganze Vorentscheid ist eine totale Katastrophe. Und das, was sie gewählt haben, ist echt so eine Nummer, ja, Mallorca-Mucke für Arme. Und das ist echt schade, weil ich glaube, die Spanier könnten hätten so viel Potenzial für andere Dinge, auch so musikalisch. Und das ist einfach echt schlecht. Die hatten schon mal bessere Sachen, fand ich. Also das ist definitiv echt schlecht. Ja, so selten, ne? Also Letzte, was mir, glaube ich, ganz gut gefallen hat, war Barei 2016. Da kann ich mich noch dran erinnern, sie wollte eigentlich da auch auf der Bühne wesentlich mehr machen, hat sich ja dann diesen Effekt mit diesem Hinfallen überlegen müssen, weil der spanische Sender nicht bereit war, für sie nochmal irgendwann so in Deko oder wie auch immer zu investieren. Und ansonsten sind es halt auch eher so, ja, diese Mallorca-Nummern, ne? Also man kann jetzt sagen, okay, hat auch lateinamerikanische Klänge, aber ich finde das die spanischen Beiträge sind halt immer so, wie man sich spanische Beiträge vorstellt. Und das ist wenig überraschend. Und ja, für manche hat es dann so, das ist ja auch ein sehr schneller Song und so weiter. Für viele hat das so Party und Urlaub und Sonne und Meer und so weiter. Aber ich finde das null inspiriert. Und das wusste ich noch gar nicht, Lavende, die Augenbinde, dass das irgendwie halt, vielleicht. Das würde ihm auch nicht helfen. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, dass man dann irgendwie lieber. Nicht hinschauen soll. Nicht hinschauen. Genau, das ist so wie so ein Autounfall und man muss immer wieder hingucken oder so. Bei Spanien ist es manchmal so, dass man so denkt, die geben sich da noch weniger Mühe als so manchmal Deutschland oder Großbritannien oder so. Ja, ja, also der Vorentscheid sieht aus wie eine, obwohl ich ja selber Medienpädagoge bin, aber wie eine Sendung beim offenen Kanal. Naja. Das ist gemein, aber es ist halt schlecht produziert. Nein, das ist eine Beleidigung für einen offenen Kanal. Also für einen offenen Kanal, entschuldigt Leute. Ich meine, gute Arbeit. Eigentlich ganz gute Sache, eigentlich gute Arbeit. Aber für das, was das spanische Fernsehen da betreibt, ist das echt unter aller Kanone. Ich hoffe, Ich hoffe ja, dass sie einen ziemlich schlechten Platz abschneiden werden und die müssen endlich mal aufwachen. Also irgendwie weiß ich nicht, was sie da immer betreiben und sind ja schon mehrmals mit Vorentscheiden in Skandärchen gekommen und so und jetzt machen sie sich überhaupt keine Mühe mehr, weil dann ist in dieser Castingshow halt nur ein Teil der Sendung irgendwie, ja, der Vorentscheid, das ist doch nicht mal der Gewinner, der dann zu Rate gezogen wird, sondern irgendwie, ja, in der Runde, der dann gewonnen hat, so. Es ist alles irgendwie, naja. Ja, weil die Songs auch beim spanischen Vorentscheid, sie hören sich alle gleich an und einer, davon gewinnt dann. Also das ist halt, Mikis Song ist ja nochmal neu aufgesetzt worden. Da haben sie jetzt ja auch nochmal so ein bisschen die Ecken und Kanten auch nochmal. Es ist ein bisschen, wie soll man sagen, also noch ein bisschen kompakter produziert. Aber ob es das bringt, das mag ich zu bezweifeln. Also nee, im Finale nicht, sind sie sicher, um jetzt mal den Gag auch nochmal losgehen zu lassen irgendwie. Also glaube ich, auch eher so eine Nummer wieder werden, Platz 23 oder so, ne? Wenn sie im Semifinale wären, wären sie gar nicht im Finale. Ja. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, das glaube ich auch. Das ist so. Das glaube ich auch. Das ist so. Das ist so. Ja, dann machen wir mit dem Nachbarn sozusagen weiter, dem Franzosen. Und zwar Frankreich, Bilal Hassani mit Roi, König. Schon in jungen Jahren begann er, der marokkanische Bilal, mit dem Gesangsunterricht. Später nahm er bei The Voice Kids teil und gewann den Siegertitel von Conchita Wurst. Er gilt auch als eine Art LGBT-Plus-Ikone bei der französischen Jugend. Er musste sich in der französischen Vorentscheidung Destination Eurovision beweisen und gewann sie mit dem Titel Roi, wo es auch um seine eigene Geschichte geht, will er nun Frankreich ganz weit nach vorne bringen. Der Song wurde von dem Duo Madame Monsieur mitgeschrieben und ist auf Französisch und Englisch. Was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, weil ich glaube, jeder zweite Satz oder jeder zweite Satz sozusagen in dem Song ist auf Englisch. Und das klingt ein bisschen komisch. Und er selber wird jetzt sehr gehypt als Conchita Wurst 2.0, so ein bisschen, obwohl er kein Kleid trägt, aber so als androgyn, so heißt das, androgyne Person sozusagen sich dort verkauft. Er hat stimmlich ein paar Schwierigkeiten. Das hat man bei der Vorentscheidung gesehen. Und ich habe immer das Gefühl, der war zwar jetzt am Anfang sehr gehypt, aber ist jetzt sehr unter dem Radar gefallen, ne? So ein bisschen. Ja, hat sich so ein bisschen heiß gelaufen. Also der Hype war sehr, sehr groß. Die Franzosen haben ja schon relativ früh im Januar ihre Vorentscheidsrunde ja gemacht mit zwei Vorrunden und einem Finale. Und da ist er eigentlich auch mehr oder weniger durchmarschiert. Er hat hohe Punktzahl vom Publikum auch bekommen. Von den Jurys und so weiter auch, genau. Ja, von der Jury glaube ich nicht so doll, aber ich glaube, die ist von den Zuschauern, glaube ich, ganz, ganz stark hochgehypt worden. Und es ist ja auch okay, er ist ja auch bei YouTube auch unterwegs, hat da so einen eigenen Kanal, den er da bespielt und so. Ist schon nicht schlecht. Ich glaube, so ein bisschen, mit Hinweis auf Conchita kommt der Song, glaube ich, ein paar Jahre zu spät. Und dieses so, ich bin ich und akzeptiert mich, wie ich bin und so weiter, das ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber ob man das jedem so dann auch abnimmt und wie du schon sagst, kommt das alles ein bisschen kalt rüber, die Stimme ist jetzt nicht so besonders und ich glaube, das ist so ein bisschen der Francesco Gabani-Effekt, dass er sich heiß gelaufen hat und tatsächlich glaube ich, wenn da jetzt in Tel Aviv nicht so pressemäßig noch irgendwie eine Geschichte um ihn erzählt wird, glaube ich, kann das irgendwie ganz schnell irgendwie untergehen. Und nochmal zu dieser Geschichte mit dem Französisch und Englisch, das halte ich auch immer für ein bisschen bemüht. Ich finde das immer in Ordnung, wenn so vielleicht mal so am Ende oder so mal so ein Satz auf Englisch oder so zwei Sätze, dass man so, wenn man das Französischen nicht mächtig ist, nochmal so erfährt, so was irgendwie so der Grundinhalt des Songs irgendwie halt ist. Aber wenn das so auf und ab, ich finde auch bei ihm kann man es auch eigentlich nicht so recht gut unterscheiden. Ist das jetzt irgendwie eine englische oder eine französische Passage? Das singt er für mich auch ein bisschen unsauber. Also er ist ein Typ, aber ich glaube, das wird, glaube ich, nicht reichen. Nee, das glaube ich auch nicht. Also er wird glaube ich, nicht so eine gute Platzierung hinlegen, wie man sich das französische Fernsehen vielleicht da denken würde. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen, ich meine, sie hatten ja gute Lieder im Vorentscheid. Also der Vorentscheid musste sich nicht verstecken. Das ist eine richtig gute Show gewesen. Sehr, sehr viele gute, sehr, sehr gute Musik. Es gab bestimmt 5, 6 Songs, wo ich gesagt hätte, ja, das ist super, das ist super, das ist super. Also die Franzosen müssen sich beim Vorentscheid nicht verstecken. Sie machen es richtig gut. Sie haben halt jetzt nur noch nicht den Song da drin gefunden. Aber das Verfahren, was sie haben, ist gut. Weil es sehr, sehr gute Musik. Das ist halt ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, in Anführungsstrichen, wenn man einen Vorentscheid macht, dann wählen halt die Jurys und das Publikum nicht immer so, wie sich das vielleicht die Senderverantwortlichen das dann immer vorstellen. Da hat man natürlich mehr Eingriffsmöglichkeiten, wenn man das intern macht, wie es ja Frankreich ja auch eine Zeit lang gemacht hat. Wo sie auch sehr erfolgreich mit waren. Ja, mit Amir zum Beispiel, da haben sie ja tatsächlich so ein bisschen auch in den Wettbewerb auch zurückgefunden. Und haben dann eben halt auch ganz konsequent, auch mit Qualität in den letzten 2 Jahren, auch wenn jetzt Madame Monsieur, die waren ja sehr, sehr hoch gehypt, sind dann nachher so im Mittelfeld hängen geblieben und trotzdem ist es auch für Frankreich ein großer Erfolg gewesen. Und ich hoffe, dass das eben halt jetzt nicht so, das Ende schon irgendwie wieder ist und sie wieder irgendwo auf den 20er-Plätzen landen damit, weil das eben halt die Geschichte nicht so lange getragen hat. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Gefahr, ne? Mhm. Wir kommen zum Gastgeber und zwar Israel Kobi Marimi mit Home. Kobi gewann Rising Star, eine Castingshow, die bei uns auch in Deutschland eine Staffel lief und wieder eingestellt wurde. Sozusagen eine Social Network oder Social Media Castingshow mit einer App, die Künstler hochvoten kann und die Jury hat dann immer noch Zusatzprozentzahlen, wo sie dann den Künstler mit hochvoten können und dann eine LED-Wand sozusagen wieder nach oben fährt, weil der Künstler sieht dann die Leute, die ihn gevotet haben, was ganz cool ist, aber bei uns in Deutschland total gefloppt ist. Ansonsten studierte Kobi Schauspiel und gewann einen Musicalpreis. Privat arbeitete er in einer Cocktailbar. Das ist jetzt vermutlich, denke ich mal, vorbei nach dem Gewinn beim ESC. Im Finale singt er eine typische Ballade, die sehr, sehr, sehr getragen ist und sehr, sehr, sehr, sehr altbacken klingt, finde ich. Also irgendwie, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Es ist irgendwie auch Musical-like so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt nach Netta sowas kommt. Sowas Getragenes. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da kommt wieder was mit Wumms aus Israel, aber ich glaube, sie wollen nicht das zweite Mal gewinnen, deswegen. Ich glaube, das ist der Grund. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen. Das ist der Grund, weil es natürlich auch mittlerweile ein Riesenaufwand ist, für das gastgebende Land, den ESC im eigenen Lande auszurichten. Und wenn man das dann das zweite Mal ist, ja, Israel ist das ja schon mal passiert, dass sie 78 und 79 gewonnen haben. Und und das ist natürlich schon, oder denk mal zum Beispiel, die Iren mussten das ja sogar 3-mal hintereinander ausrufen, dass man irgendwann schon dachte, findet das eigentlich nur noch in Dublin irgendwie halt statt oder in Irland. Es war ja, glaube ich, nochmal, wie hieß das nochmal, nicht Milkweg, Mill Street, glaube ich, ne, war das ja das eine Mal. Nichtsdestotrotz ist natürlich tatsächlich irgendwie wirklich sehr, sehr schmalzig und für mich hört es sich auch so ein bisschen an, eher so wie so ein Comedy-Mensch, der jetzt irgendwie einen Opernsänger nachäffen will. Also ich nehme das gar nicht ernst, was er da jetzt so versucht, so, ich fühle das und so und I'm coming home. Und in dem Video hat er so ein bisschen so die Anmutung eines Freddie Mercury, auch so ein bisschen ja, so diese vorgeschobenen Zähne. So. Das stimmt. Aber nichts, das hat ja nichts mit seinem Musikstil zu tun. Das ist ja so ganz in Schwarz-Weiß gehalten. Man sieht eigentlich nur ihn. Und diese Opern-arienmäßigen Geschichten, da sind ja mitunter manchmal sehr schöne Sachen dabei. Also wir hatten ja vorhin gerade Australien. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen so. Also ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass der Schleim nicht dann so irgendwann mal so aus dem Fernseher so rausrinnt. Nicht so ausrutscht, ne? Und irgendwann ja, ja mal ausrutscht. Genau, das, so, also ja. Wenn der Song kommt übrigens dann im Finale, die sind ja, der Gastgeber ist ja auch im Finale. Euch. Pinkelpause. Nee, dann würde ich sagen, legt euch einen Lappen hin, ne? Unter den Fernseher, damit ihr das dann irgendwann nachher wieder aufwischen könnt, wenn das da man gut, so rausgeht. Man gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, sag ja, mal. Ja, genau. Erstens, es kickt mich überhaupt nicht und ich würde mal sagen, Israel hat alles richtig gemacht, dass ihr auch ja nicht irgendwie wieder gewinnen werdet irgendwie. Ich hoffe nicht, damit sie sich keine Millionen irgendwie leihen müssen vom Staat, damit sie das überhaupt stattfinden lassen können. Ja, ja, und oft ist ja in den letzten Jahren so, dass der Sieger auch immer gerne letzter wird. Das hoffe ich für Israel natürlich nicht. Aber ich glaube, dass das wird ganz, ganz schwer. Also, nee. Da sind wir uns wenigstens einig. Ich kann mit dem Lied auch nichts anfangen. Es ist für mich so, ach jetzt nicht. Also das skippe ich auch weiter, weil ich das einfach irgendwie langweilig weg. Nee. Also schade eigentlich, dass weil ich hätte da aus Israel, weil die auch immer eigentlich relativ gute Songs sonst auch mal so hatten. Mit Hovi Star und so weiter, die auch sehr, sehr, sehr gut erfolgreich gewesen sind. Dass jetzt sowas da kommt, damit hätte ich null gerechnet. Mir fällt gerade auf, du hast ein Land vergessen. Welches? Und zwar Polen. Ah! Das können wir nochmal nachreichen. Naja, das können wir nochmal nachreichen. Polen haben wir vergessen. Nicht so schlimm. Wir sind ja sozusagen, die haben ja alles Möglichkeit. Das ist Tulia, Fire of Love, Pali C. Die vierköpfige Girlband macht Folkmusik, allerdings eine Art, die man so in der Form nicht kennt. Sie nutzen dazu den weißen Gesang, der auch als Schreigesang bekannt ist. Ich hoffe, sie schreien uns da nicht während des Konzerts irgendwie an. Hier versucht man durch Schreie eine Melodie zu erzeugen. Der Song Fire of Love versucht, diese Möglichkeit in einem modernen Popsong zu übertragen. Bekannt wurde die Band durch verschiedene Coversongs von Depeche Mode oder Metallica. Für den Contest wurden sie intern vom polnischen Fernsehen ausgewählt. Ich muss sagen, irgendwie finde ich das cool. Also, ich habe das mir auch angehört, auch diese ganzen Metallica-Sachen und so. Und irgendwie hat das irgendwie was. Das ist nicht jetzt meine Musik, die ich jetzt irgendwie alltäglich hören würde. Aber irgendwie hat das einen Charme. Jetzt fehlen nur noch die Mädels, die dann die Butter irgendwie machen und dann haben wir alles nochmal wieder wie vorher. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist schon irgendwie gut gemacht und ich glaube, die haben sehr, sehr gute Chancen, ins Finale zu kommen. Ich bin gespannt auf die Performance, ob sie dann auch wirklich so mit diesen ganzen Kleidern und so, die sie dann da, diese klassischen folklorischen Kleider, die sie dann anhaben, dann auch so auftreten und so. Da bin ich echt gespannt. Ich finde es nur schade, dass sie es jetzt auf Englisch machen. Oder zumindest teilweise auf Englisch machen. Sie hätten es eigentlich auch auf Polnisch lassen können. Das ist so ein bisschen. Ah, okay. Also die haben da jetzt nochmal eine neue Version oder. Die ist auf Englisch, die ist teilweise auf Englisch, ja. Die war ja vorher nur auf, die war ja nur auf Polnisch. Ja, vorher. ja, genau. So kenne ich das jetzt im Moment, so kriege ich das jetzt im Moment auch noch. Also das macht ja auch tatsächlich diesen Charme, diese Songs tatsächlich irgendwie auch. Ja, das ist, glaube ich, so ein sehr typischer Art von Gesang. Ich meine, dass beim ukrainischen Vorentscheid war da, glaube ich, auch so eine ähnliche Nummer, die zwar so poppig war. Ich glaube, das war so ein Duo, wo sie dann auch so in dieser Art gesungen hat, wie es jetzt diese Truppe da gemacht hat. Doch, ich glaube schon, dass sie dann auch tatsächlich in ihren traditionellen Kleidern da auftreten, mit so Blumenkranz auf den Köpfen und so. Mich fixt das. Also gut, der Clip jetzt irgendwie, dieser offizielle Clip, den man da sieht, wo das dann so mit den Feuerwehrmännern und wo dann am Ende so ein Bett auf so einem Acker irgendwie halt brennt, das lässt einen irgendwie so ein bisschen verstört zurück. Und die singen das da so vor irgendeiner so einer Rentnertruppe. Also alles so in Schwarz-Weiß. Hat natürlich auch so eine ganz, ganz eigene Optik. Aber ich mag das ja schon ganz gerne, so traditionell, so wie die das jetzt auch gemacht haben, da so mit Coversongs mit Depeche Mode. So, das ist natürlich, das ist so ähnlich wie Johnny Cash ja auch mal so eine ganze Platte aufgenommen hat, so alles auf Country und dann eben halt so Hits nochmal neu interpretiert in dieser Country-Art und so ist das ja bei Thulia halt auch und das, ja, ich finde das klasse, also das, weil das auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist, glaube ich, wird das auch bei den Zuschauern hängen bleiben, dass sie da, glaube ich, auch für anrufen werden. Das macht, glaube ich, irgendwie wirklich auch Spaß, es irgendwie an. Und im letzten Jahr war es ja nicht ganz so doll da mit diesem DJ und so weiter. Das war halt auch, wirklich ein bisschen arm und gut. Und das mit diesen butterstampfenden Frauen, das war ja mehr mit so einem Augenzwinkern irgendwie halt gedacht. Aber das war cool. Das kann man ja auch nicht, jedes Jahr so bringen. Ja, ich fand's auch cool. Das war dann wirklich cool. Auch. Es war halt echt gut gemacht. Ja, es war lustig, war augenzwinkernd und ja, klar. Da haben sich natürlich auch wieder Leute drüber aufgeregt, über das Frauenbild, was da transportiert wird. Das fand ich jetzt aber einmal an der Stelle fand ich es jetzt auch mal ganz witzig. Also man muss ja auch ein bisschen was zu lachen haben. Also ja, es ist ja, ne? Die haben es ja auch nicht ernst genommen. Die ganze Geschichte, das war ja nicht ernst gemeint. Ja. Das haben sie ja extra so gemacht und die kam ja auch wieder, die Dame, mit die da die Butter gestampft hat, ne? In Stockholm. Mhm. Nee, in Malmö. In Malmö kam sie ja wieder. Bei Love, Love, Peace, Peace. Nee, das war ja dann Stockholm. Malmö Stockholm, war ja vorher. Stockholm. Mhm, genau. Ja, Stockholm. Stockholm. Mit Love, Love, Peace, Peace, da haben sie ja nochmal eingeladen. Hat sie dann das ja auch nochmal gemacht. Ja, also das ist ja, wenn man mal so als Zitat irgendwo einen Ausschnitt von einem ESC reinbringt, dann mit Sicherheit immer mal wieder aus Polen von 2014 oder Serdrutschka irgendwie, das Laufrad ist auch immer gerne aus der Ukraine 2014. Also das sind diese Beiträge, die auch noch lange über viele Jahre hinweg auch noch andauern werden, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, aber dann haben wir es, also das wäre jetzt auch noch ein Song gewesen, der sich dann eben halt für den für das Finale auch noch qualifizieren muss. Ich habe es nur eben gerade nochmal, ich habe so gedacht, weil ich jetzt gerade nochmal durch die ja, okay. Passiert. Also die Sachen, also zum Beispiel Finnland, Montenegro, Serbien, wen haben wir da noch? Weißrussland, Belgien, Estland, Georgien, die werden nach unserer Ansicht nicht weiterkommen. Die könnt ihr euch dann aber gerne nochmal auf unserer ESC 2019, da haben wir noch eine Liste mit den Videos und auch mit den Social Media Daten. Also wenn ihr dem einen oder anderen Künstler auch so bei Twitter, Facebook und so weiter folgen wollt, dann findet ihr dort die entsprechenden Kontakte dazu. Ja, das ist unsere Entscheidung für den fürs erste Semifinale, wie es dann wohl ausgehen wird am 14. Mai 2019. Ich sehe gerade, wir haben auch einen kleinen Schreibfehler hier drin in der ESC 2019 Liste. Da steht 14. bis 16. Mai 2018. Das muss ich nochmal abändern. Das passiert mit so Daten sich mal rum, das ist auch immer schwierig. Ja, genau. Das ist dann Wir haben übrigens auf zur letzten Folge ein paar Kommentare bekommen, ne? Oh ja, also da freuen wir uns auch wieder sehr darüber. Denn es haben sich Karl-Louis, Tobis und White Cloud wieder sehr umfänglich bei uns gemeldet. Ihr könnt ja Kommentare hinterlassen bei escgreenroom.de hinter dem jeweiligen Beitrag. Und ich lese jetzt nur mal so Passagen daraus vor. Also Karl-Louis hat geschrieben, auch nochmal so auf Hinweis auf die Songs in diesem Jahrgang. Insgesamt bin ich von dem ESC-Jahrgang 2019 ein wenig enttäuscht, gerade nach dem letzten Jahr. Irgendwie kann man alle Songs in die Kategorie belangloser Radio-Pop oder schnarchige Ballade einordnen. Und da stechen die Beiträge aus Portugal und Island halt heraus. Also ja, haben wir ja heute auch tatsächlich beschrieben. Und Tobis schreibt, war eine schöne Folge. Also es ist die Folge Big in Japan. Da haben wir ja Julian von Vivi Blogs eingeladen. Da sind wir ja schon mal ein wenig so quer durch den ESC-Jahrgang mit ihm einmal durchgegangen. Und er schreibt, es war eine schöne Folge mit einem unerwarteten Gast. Und White Cloud schreibt, am Anfang fand ich die diesjährige Songauswahl echt schrecklich, das ist sie zwar immer noch, jedoch bin ich jetzt wieder einmal dazu übergegangen, meine Ironiebrille aufzusetzen und die Lieder von einem ganz anderen Standpunkt aus zu hören. Das macht echt verdammt viel Spaß. Zum Beispiel bin ich eine der merkwürdigen Personen, die Portugal dieses Jahr unheimlich abfeiert. Dieser Song ist auf vielen Ebenen skurril, aufgesetzt und bescheuert, dass er mich unermesslich unterhält. Ja, das haben wir ja hoffentlich heute auch ziemlich auseinandergenommen. Ne? Ja, das ist wie gesagt auch die Möglichkeit, ihr könnt euch uns auch Sterne bei iTunes hinterlassen. Es hat sogar schon mal jemand auch einen ganz vernichtenden Kommentar hinterlassen, aber das muss halt auch mal so sein. Also wir können bei weitem natürlich auch nicht jedem gefallen. Und ihr könnt uns auch folgen bei Twitter, auch Dennis und ich sind da in verschiedenen sozialen. Bei Instagram sozialen, könnt ihr uns folgen. Genau. Es gibt viel im Facebook, wir sind überall, ja. Fast überall. Also ihr findet alle Informationen auf unserer Seite escgreenroom.de. Ja, wir befassen uns heute und in der nächsten Folge tatsächlich erstmal nur mit den Songs. Deswegen sind wir jetzt schon mal mit der ersten Folge schon mal durch. Die nächste wird dann am 4. April dann erscheinen und dann gehen wir über das zweite Semifinale irgendwie voraus. Hast du noch irgendwas, Dennis? Nö, das war's. Dann würde ich das beschließen und sage einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Gute Fahrt, gute Heimfahrt, wo auch immer ihr das hört. Also wir hören uns über Alexa, über den Google Assistenten, wo auch immer ihr das hört, keine Ahnung, oder Google Home, was es alles gibt, oder den Apple AirPod. Ein Apple AirPod ist gut, über diesen Google Apple Home Gerät. Egal wie ihr es hört, übers Radio, über keine Ahnung, über eure Anlage, über euren Kopfhörer und so weiter. Viel Spaß und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.